Questcast Dungeons & Dragons. Keine Zeit für Kuchen. Nein, nix, du darfst mir keine Socken stricken. Wir haben da eben drüber gesprochen. Aber die Socken brauchst du. Es wird kalt. Du wirst frieren. Ich bin bisher wunderbar ohne klargekommen. Aber du wirst besser mit Socken klarkommen. Nein. Er hält sich gerade währenddessen die Ohren zu und ist praktisch zur Salzsäule erstarrt. Obwohl sie eh schon blass ist, jegliche Farbe ist einfach aus ihrem Gesicht gewichen. Da steht gerade praktisch eine schneeweiße Dahlia. Und ihre sonst so, also selbst wenn sie überfordert oder gestresst ist, sie versucht ja immer noch so ein bisschen fröhlich zu sein oder zu lächeln. Und man sieht gerade, oh shit, die ist gerade mit sich selber beschäftigt. Und vor allem ist da jegliche Freude, alles Positive ist aus diesem Gesicht gerade komplett weg. Und sie steht da einfach nur und hält sich die Ohren zu und hat die Augen zu. Und sagt nichts und macht nichts. Fällt uns das auf? So reicht Passive Perception oder sollten wir mal würfeln? Warst du vorher groß im Gespräch, Dania? Also warst du aktiv Teil davon? Hast ganz normal... Normal mit am Tisch gesessen, beziehungsweise wahrscheinlich eher so am Tresen. Ich war gerade noch in der Küche und habe Kuchen gemacht und habe den dann nach vorne gebracht, hab dann wahrscheinlich auf den Tresen gestellt. So habe ich mir die Situation gerade vorgestellt. Das heißt, ich stehe wahrscheinlich irgendwo hinterm Tresen, so ein bisschen im hinteren Bereich Richtung Küche hin und habe mich zwar mit den anderen unterhalten, aber immer nur so ein bisschen kurz was eingeworfen. Wir waren jetzt gerade nicht in irgendein Thema stark involviert. Ja. Also in der Theorie schon, aber ist ja nicht so, als hätte da jetzt irgendeine zündende Idee des Portals wegen, sondern das waren ja immer nur so kurze Einwürfe. Sie steht so ein ganz kleines bisschen, ich will nicht sagen abseits, aber jetzt auch nicht direkt vor den anderen. Dann klingt das ja schon nach passiver Weisheit, also Wahrnehmung in dem Moment, dass wir das dann dementsprechend würfeln. Kannst du es nochmal, Sascha, nochmal kurz erklären? Weil das ist ja so ein Wahrnehmungswurf, man kennt das vielleicht aus anderen Regeln. Hier ist das ja so ein bisschen, ich finde es ein bisschen um die Ecke gedacht. Es gibt zwei verschiedene Varianten von Wahrnehmung. Es gibt einmal die passive Wahrnehmung, also die Passive Perception oder Passive Wisdom in Klammern Perception. Das ist einfach das, was du automatisch mitkriegst. Also auch wenn jetzt jemand an uns vorbeischleichen würde und einen Stealth-Wurf würfelt und unter diese Passive Perception kommt, würden wir es bemerken. Das ist so das Ding. Und dann gibt es den aktiven Perception-Wurf, den man würfelt, wo du dann auch ein DC setzt, also eine Schwierigkeit festlegst, die man dann irgendwie schlagen muss. Und da geht es halt um Sehen, Riechen, Hören, diese Art von Wahrnehmung. Und dann gibt es halt Insight für so Charaktere lesen und Investigation, wenn man wirklich etwas untersucht, am besten sogar mit seinen Händen und sehr nah dran geht und anfasst und so. Das ist ja aber dann in dem Moment ja passiv, weil ihr nicht aktiv danach guckt, immer ob Dahlia plötzlich erstarrt irgendwo in der Ecke steht. Das ist ja passiert anscheinend nicht so häufig. Also wäre das ja wahrscheinlich was Passives. Und sie macht das ja nicht irgendwie, sie erschwert das ja nicht irgendwie oder so dergleichen. Da sage ich ja auch dann ganz normal einen Schwierigkeitsgrad. Nee, das ist nichts, wo man würfeln kann. Wir haben einfach einen Wert. Du sagst einfach nur in deiner Rolle als Dungeon Meister, ob jetzt in meinem Fall ist es eine 12, ich weiß nicht, was Nyx hat, ob das reicht, um das wahrzunehmen. Ah, siehst du. Ja, das wird auf jeden Fall reichen, weil es ist im selben Raum, es ist was unterbrochen, das wäre was, was du wahrnehmen würdest. Aber dann müsste ich mir die tatsächlich separat nach der Runde nochmal aufschreiben, damit ich solche Sachen immer dann parat habe. Ja, würde auf jeden Fall ausreichen. Okay. Ich würde dann in meiner wollenbezogenen Unterhaltung innehalten und Lux so antippen mit der Pfote, falls sie es nicht selbst mitbekommt, und auf Dahlia zeigen. Lux würde sich umdrehen, weil wenn dann, vielleicht hat sie mit dem Rücken zu ihr gesessen und mit dem Rücken zur Küche. Ich weiß nicht, wo hat Asriel dann gesessen oder gelegen? Das ist auf dem Tisch wahrscheinlich einfach ausgebreitet. Katze mittendrin. Ja, natürlich. Okay, dann, wenn sie, wahrscheinlich saßen sie ja da so einem Tisch und nicht am Tresen direkt, weil haben ja nicht gearbeitet. Das heißt, nichts dreht sie auch um. Und begutachtet Dahlia so. Dahlia? Ist alles okay? Ja. Sie zuckt so kurz zusammen und schaut euch an und sagt, was? Bist du? Ist alles in Ordnung? Bist du unter uns? Ja. Alles. Wisst ihr, ich hab gerade gar keine Zeit für Kuchenstunde und ich habe keine Zeit für Portale. Ich muss weg. Und wer sagt sie dann auch gar nicht mehr und sie dreht sich auf einen Absatz um und rennt einfach aus der Taverne raus. Lässt euch da einfach stehen. Asrael würde instantan seinen Familiar beschwören und den hinterher schicken. In Respekt vom Abstand, aber das ist ja hochgradig seltsam. Also der Rabe taucht auf und schießt hinterher. Ich scoot da eine völlig fassungslose Asrael. Keine Zeit für Kuchenstunde? Ich meine, sie hat uns ja schon Kuchen gemacht. Vielleicht ist sie einfach... Vielleicht hat sie selbst keine Lust auf Kürbis und das verwirrt sie so sehr, dass sie jetzt los muss. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich hab Abraxas mitgeschickt. Der hat ein Auge auf sie. Und im Zweifelsfall können wir hinterher, wenn sie Hilfe braucht. Kommen wir gleich zu Eras. Eras wollte irgendwas gerade eben. Eras läuft gerade da so an der Taverne vorbei und sieht Dalia und ruft total aus dem Häuschen und total excited sozusagen oder aufgeregt, ruft er, Dalia, seid gegrüßt. Ich bin so voll Freude. Ich habe so lange schon keine Angehörigen unseres Volkes gesehen. Sie besuchen unser Dorf. Wollen wir sie gemeinsam begrüßen? Was meint ihr? Nun ja, ich habe gerade eine Gefolgschaft entdeckt. Also, was für eine Gefolgschaft? Wovon redet ihr? Nun ja, es ist das. Und er stottert und kommt so ein bisschen. Ihr kennt doch vielleicht das Haus Elthurion. Ja, ich hab euch damit mal genervt, aber sie besuchen das Dorf und ich bin so aufgeregt und er geht so in Richtung Portal und zeigt so, komm mit, wir müssen da hin. So, total. Eras, verzeiht, ich habe absolut keine Zeit gerade für irgendwas. Ich bin weg. Aber Talia, Lord Elthurion ist da. Wir können uns ein Autogramm holen. Ich habe keine Zeit. Ich habe überhaupt keine Zeit. Und wollt ihr mal einen Gefallen tun? Bitte, ich habe etwas Privates zu erledigen und ich bin in meiner Hütte und erzählt einfach niemand, dass da diese Hütte ist und dass ich dort bin. Ich muss was ganz Wichtiges erledigen. Okay, tschüss. Und sie rennt so schnell sie kann zu ihrer Hütte. Ich bringe das wahrscheinlich gerade nicht rüber, aber da ist Panik und doch, Hektik doch. In der Stimme. Doch, das doch. Das ist urgent gerade. Doch, kam rüber. Keine Sorge. Abraxas, also Asrael würde dann sich aus dem Vogel zurückziehen und höchstens einmal sagen, dass ich glaube, irgendwelche Elfen sind im Dorf und Dalia ist irgendwie nicht so cool damit. Keine Ahnung. Irgendwie vielleicht ein Sportler oder sowas. Eras war sehr, sehr begeistert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Eras so Sportfan ist. Vielleicht auch irgendwas anderes, was ihm besser gefällt. So gut kennen wir ihn ja noch nicht. Also ich ihn zumindest noch nicht. Vielleicht muss ich ihm mal mehr zuhören, wenn er abends die Biere ausschenkt. Dann fickt am Rande, ich habe wirklich ein bisschen zittrige Finger. Das ist ganz witzig gerade. Oh, krass. Oh. Doch, kam aber rüber. Nix. Nix seufzt einfach nur so und legt die Katzensocken erst auf den Tisch, guckt dann aber Asrael an und beschließt einfach, sie kann ihm nicht mit in der Nähe von der Katzensocken trauen, packt sie dann so in ihren Rucksack, einfach nur er sieht ihr Gesicht ja nicht so ganz, aber er spürt so den Blick, dass sie genau weiß, was er mit diesen Katzensocken getan hätte, wenn sie alleine gelassen hätte. Jason nimmt sie seinen Rucksack. Ich werde mir mal die Sache genauer angucken und rausfinden, ob es Sportler sind oder... Samoth hebt eine Hand und meint, könntet ihr vielleicht dann auch fragen, nicht, dass die zu Tabor Zazrek gehören, dass er andere Leute vorgeschickt hat? Nachher sind es irgendwelche Diplomaten, Verhandler, Schläger, Sportler, ja, klingt ab. Ist das nicht dein Job, Samoth? Gäste im Ort zu begrüßen. Warum seid ihr eigentlich so schlau? Warum wisst ihr so viel? Warum seid ihr eigentlich nicht? Ah, das hatten wir schon, warum ihr nicht Anführer des Dorfes seid. Genau deswegen, ja, genau. Ja, ihr habt ja recht. Nun, unsere Anführerin ist verschwunden. Ja. Der Rabe hat ein Auge auf sie. Dann gibt es wohl nur noch einen Anführer jetzt gerade eben in diesem Raum. Und er schiebt den Stuhl laut quietschend weg. Tippt nochmal ein letztes Mal kurz an seinem Getränk. Klopft sich nochmal so ein bisschen ab und zieht so ein bisschen irgendwie so eine Schärpe, die auch so ein bisschen auf edel eigentlich, aber eigentlich ist die mehr abgewetzt und naja, nicht so schön, wie er sich das vielleicht erhofft. Und geht dann auch schon mal nach draußen. Und sucht dann wohl die Gruppe irgendwie, steuert die an, wo er vermuten würde, wo die jetzt hingehen. Als erstes wahrscheinlich den Dorfplatz. Azrael wird sich einfach um Nyx Schultern legen, so schalenmäßig, und ihr dann einfach folgen. Also sich tragen lassen, folgen, wie man sieht. Ja, weil Schals was Tolles sind, so wie Socken auch. Und Nyx geht nicht dreh, also sie folgt dem Bürgermeister, aber immer ein bisschen Sicherheitsabstand. Im Sinne von, nicht, dass sie nicht mit ihm gesehen wollen werden würde, aber dann ist zu viel Aufmerksamkeit auf sie und sie hält sich eher so zusammen mit Azrael im Schatten, um ja, der Aufmerksamkeit auf jeden Fall aus dem Weg zu gehen und das Ganze aus sicherer Distanz beobachten zu können. Sehen wir Eras eigentlich, wenn wir aus dem Pub treten, oder? Ist das so, Eras? Wärst du da geblieben oder was hättest du gemacht? Ja. Dalia ist ja sozusagen in Richtung, also Eras kennt ja das Dorf inzwischen gut genug und hat schon erkannt, in welche Richtung Dalia jetzt unterwegs ist. Und Eras würde wahrscheinlich zu den neuen Besuchern des Dorfes aufschließen, um ja sich so ein bisschen da auch sich den anzuhängen. Die sind ja wahrscheinlich da jetzt auch an diesem, nennt's mal Krater, so mit diesem ja inzwischen nicht mehr ganz so durchlässigen Portal. Und er würde wohl da so ein bisschen versuchen, sich dem zu nähern und sich so ganz natürlich bei denen so, ich hätte jetzt gesagt, einzuhaken, aber ihr wisst, was ich meine. Sich dem anschließen. Mingeln. Um Autogramm bitten. Ja. Die Szene mag ich euch kurz nochmal beschreiben, so wenn ihr das so alles so grob ansteuert jetzt in dem Moment, bis auf Dalia. Der Dorfplatz ist halt eigentlich erstmal so, wie ihr ihn, also das ist halt immer noch so der Dorfplatz, wie ihr das allererste Mal getroffen habt, bis auf da halt dieses verfestigte Portal irgendwie und diese ganzen Zelte drumherum, diese ganzen Leute, die erstmal augenscheinlich so aussehen wie Forscher, die irgendwie, die haben schon eine Reihe, irgendwie so eine Probe auch irgendwie von dem Portal mitgenommen und irgendwie eingesteckt und halten das irgendwie unter so einem Spektroskop oder dergleichen, irgendwelche magischen Kristalle und machen da irgendwelche Sachen mit. Ihr habt irgendwelche gelangweilten Abenteurer, die in dieser Zeltstadt da irgendwie pofen. Es gibt so ein paar wenige Leute, die halt mitten da einen kleinen Mini-Stand irgendwie aufgebaut haben, so für Abenteurerbedarf. So für den Fall, dass plötzlich das Portal aufgeht und man braucht jetzt 6 Heiltränke, weil man ja ins Portal springen muss oder sowas. Es ist schon ein bisschen weird so. Und es kommen dann halt diese kleine Mini-Gefolgschaft von Elfen, kommen dann an diesen Platz. Und der Fokus, also wenn ihr die aus Distanz schon wahrnehmt, die beiden, ihr seht zwei, stimmt, das muss ich jetzt nochmal erwähnen, ihr wisst das ja gar nicht, stimmt ja, wir waren ja ganz woanders. Ihr seht drei Elfen, die auf jeden Fall edler gekleidet sind, die auf Adel oder edel hindeuten. Zwei davon sind in eine mittelschwere Rüstung, auch mit ein bisschen Prunk schon datiert, haben so ein bisschen was von Leibgarde, gucken mehr so ums Dorf herum und versuchen das irgendwie so zu deuten. Was ist hier eigentlich? Die Stiefel sind ziemlich schmutzig von denen auch. Übermäßig schmutzig. Und in ihrer Mitte ist eine Also vielleicht würde man sagen, elfischer Schnösel, also jemand, der hier überhaupt nicht in das Dorf reinpasst, der auch nicht so schaut wie die anderen beiden, sondern wirklich eher in das Dorf schaut, in dieses Zentrum, wo irgendwie was passiert sein soll, wo sowieso schon so viele Leute sind. Und ihr seht, dass Samholz so mit breiten Armen den schon ein lautes "Seid grüßt!" zu ruft und sie dann schon auf der halben Strecke fast abfängt, um sie in ein Gespräch zu verwickeln. Und so ein paar wenige Leute aus den Zelten stecken irgendwie die Köpfe raus und gucken. Aber das ist, was ihr jetzt irgendwie seht und was ihr wahrnehmt. Dalia ist, glaube ich, nicht irgendwo zu sehen. Ändert es irgendwas bei euch? Steuert ihr die Leute an oder irgendwas Bestimmtes? Also Samholt versucht er jetzt halt irgendwie ein Gespräch so in seinem, so ein bisschen so wie wo, als ihr dann ins Dorf gekommen seid und erstmal so ein bisschen so ein Hallo und herzlich willkommen und so, wir sind so ein langweiliges Dorf, hier passiert nie was. Seltsamer Kontrast mit der Zeltstadt, naja. Und im Krater. Und im Krater, einfach mal so. Nix schüttelt so leicht den Kopf. Er ist wirklich kein sehr guter Bürgermeister, oder? Er ist der Beste, den wir haben. Das macht mir Sorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass er mehr als bereit ist, sich auf Wahlen einzulassen, wenn du das Bedürfnis hast, es besser zu machen. Auf gar keinen Fall. Schon weißt du mehr als er. Was ist das elfische Hochadel? Sieht gar nicht so sehr nach Sportteam aus. Ich glaube, ich muss Abraxas Ohren mal wieder putzen. Das ist ja fürchterlich. Wie nur die Hälfte gehört. Zumindest kein Sport, den ich kenne. Wie immer nimmt Nix alles sehr wörtlich und geht davon aus, dass er das absolut ernst meint. Also, ich finde es immer gut, ernst genommen zu werden, deswegen nimmt er das einfach so mit. Ja. Bist du aufgeschlossen jetzt? Oder wie war das? Oder bist du noch so dazwischen? Bist du in der Gruppe? Ich habe es gerade vorher nicht mitgekriegt. Wer? Eras. Achso, Eras. Eras ist nicht den beiden aufgeschlossen, sondern den Elfen. Der hat die ja in die Richtung gelotst und hatte Dalia in die Richtung gelotst. Hey, die sind da. Ja. Und ich bin auch dahin gegangen. Hm? Okay. Ja. Da kann ich dir nur mitgeben, ich wollte dich vorhin nicht abschneiden. Du bist erst, kriegst das halt noch am ehesten mit, dass Samuel jetzt sein Programm abspielt und auch die eigentlich, also der Hochadel, das den gar nicht so interessiert. So im Großen und Ganzen, er deutet so eher immer so, ja, und jetzt stopp und wir gehen da jetzt hin. So, das kriegst du noch als Zusatzinfo. Azrael, Entschuldigung. Alles gut. Ich wollte Nyx so fragen, was sie denkt, warum Dalia denn so auf die Leute regelt. Sehen wir eine Verwandtschaft? Also ist es offensichtlich, dass die auch alle in Herbstfarben gekleidet sind oder sowas Offensichtliches? Nee, also man erkennt offensichtlich, dass die Geld haben, allein schon, wenn du zwei Leibwachen mit dabei hast anscheinend. Aber dass die jetzt irgendwie wild den Herbst raushängen lassen, da wo sie stehen, nee, wir machen auch immer den Herbst raushängen lässt. Naja, weiß ich, wenn zum Beispiel auch alle irgendwie rothaarig sind und alle so orangefarbene Gewänder tragen, also wenn so eine offensichtliche Ikonografie irgendwie benutzt wird, die uns von Dalia bekannt vorkommen würde, dann wäre das irgendwas Offensichtliches. Ich glaube nicht. Also so wie die jetzt da angekommen sind, würde ich das schon als unterschiedlich beschreiben. Erstmal. Also wenn ihr euch Dalia nochmal so vorstellt, von ihm, wie sie gekleidet war, wie sie sich gegeben hat und dergleichen, würde ich jetzt, unterbreche mich, wenn es nicht stimme, aber würde ich schon sagen, dass das so, irgendwie so ein Cut ist? Oder so eine Distanz? Ja, absolut. Dalia ist ja vor allem sehr, sehr simpel gekleidet eigentlich, sehr einfach. Und alleine schon dich ihre Erscheinung, ne, da ist ja einfach gar nichts irgendwie edel oder so. Sie rennt ja immer mit total zerzauste Haare rum. Hab ich ja schon mal gesagt, dann das Blattwerk da drin. Die Kleidung ist sehr, sehr schlicht und also da weist jetzt nichts auf irgendeinen Stand hin oder sonst was. Oder Verwandtschaft. Ja, vielleicht ist. Weiß nicht, vielleicht hat Dalia in ihrer Vor-Summer-Zeit ja mal den Garten von irgendeinem Hochelfen so sehr verherrscht und deswegen hat sie Angst, dass sie jetzt hier Ärger kriegt, wenn der hier auftaucht, wegen dem Portal oder so. Ich schreibe dir mal kurz was. Mhm. Unterdessen Nix hat jetzt auch Eras erspäht und bewegt sich so langsam in seine Richtung. Nicht unbedingt so auffällig, sodass er sich daneben stellt, aber falls irgendwie, da ist ja der riesige Krater, ich wollte schon sagen, falls der irgendwie noch ein schattiges Eckchen oder sowas wäre, um das Ganze vielleicht aus einer sicheren Distanz zu belauschen und zu beobachten, dann wäre das wahrscheinlich das, was Nix tun würde. Das bringt vor allen Dingen, dass du das oder dass ihr beide ja auch das Gespräch viel besser dann irgendwie mitbekommen könnt. Mhm. Und auch so unmittelbar. Und wie ihr da so steht, also wie gesagt, Sam heute erzählt dann halt, ja, also wir haben hier gerade eben eine Taverne auch offen, da könntet ihr kurz einkehren. Wir haben hier allerdings gerade eben so ein paar Missstände im Dorf. Es gab hier einen gewissen magischen Unfall, aber naja, wie das mit magischen Unfällen so ist, die sind wieder verpufft. Ihr seht ja, da ist und ich würde euch sehr gerne Annehmlichkeiten, aber wir sind, glaube ich, nicht auf Adel spezialisiert. Ihr sagt Elthyrion und er stolpert so ein bisschen über den Namen so ein bisschen. Ja, also kann ich euch irgendwas Gutes tun in unserem kleinen beschaulichen Samhold? Und das ändert so gar nichts irgendwie an dem Adligen. Er streckt sich nur so ein bisschen und geht dann so mehr oder weniger halb schon an unserem Bürgermeister irgendwie so vorbei und sagt: Ah, das muss also das magische Phänomen gewesen sein. Interessant, interessant. Das muss wirklich etwas Wunderbares gewesen sein. Da könnte ich könnte mir bestimmt vorstellen, hier, wenn ihr ein etwas besseres Etablissement hättet, mich hier vielleicht aufzuhalten für eine Weile dergleichen. Und habt ihr vielleicht, wisst ihr, ich suche auch jemanden hier aus, der eventuell in der Gegend leben könnte. Habt ihr vielleicht in letzter Zeit jemanden gesehen? Und jemand Neues? Jemanden, der vielleicht nicht hier hinpasst? Und er fragt das mehr so in die Runde irgendwie. Also auch cool, am Anfang die Dorf, unseren Samhold und dann so irgendwie die ganzen Leute, die so ein bisschen in der Entfernung stehen oder gerade eben lang gehen. Azrael würde einmal sowohl Eras als auch Samhold via Message Cantrip, also hintereinander, nicht gleichzeitig, weil das gibt ja nicht her, in eine kleine Nachricht in den Kopf schießen und einfach nur sagen: Erzähl nicht zu viel. Ohne weiteres Kommentar. Sie können darauf antworten, sofort in Ihrem Kopf. Ja, das blickt nur zu Azrael und nickt. Ein ganz, ganz sanftes, ganz dezentes Nicken. Könnte auch irgendwie mal so eine Nackenübung sein. Man weiß nicht. Ihr fällt auf, dass es anscheinend gerade eben so ein bisschen der Wind, den ihr hört, ist so ein bisschen kälter irgendwie geworden. Es war irgendwie den ganzen Tag eigentlich ganz angenehm. Doch irgendwie gerade eben ist so ein bisschen, zieht irgendwie so ein bisschen kalter Wind irgendwie durchs Dorf. Und er, unser Adliger, dreht sich noch so ein bisschen, schaut, ob irgendjemand reagiert und dann, ich hätte eine Belohnung herauszuschreiben. Ich bin nicht nur wohlhabend, ich habe auch einige magische Ressourcen, die ich durchaus euch auch vermachen würde, wenn jemand hier meine Tochter finden würde. Und es regen sich so ein paar mehr Köpfe irgendwie aus den Zelten. Aber so richtig tut sich da anscheinend noch nichts. Somhold steht da so ein bisschen, ist ja schon, unser Aal ist ja irgendwie schon an ihm vorbeigegangen, also ja, ist ja irgendwie auch nicht so, und unser Aal macht da so sein eigenes Ding. Und unser adliger Elfe wartet so ein bisschen ab. Und ich mag noch ganz kurz horchen. Dalia, du bist ja jetzt weggelaufen. Was machst du denn gerade eben? Dalia ist natürlich ja zu ihrer Hütte gelaufen und hat sich die nächstbeste große Reisetasche genommen, die sie finden konnte, und schmeißt gerade komplett panisch alles Mögliche an Reagenzien und Kräutern und sonst was sie irgendwie jeden Tag braucht und nutzt, in diese Tasche. Und ist gerade komplett aufgelöst und weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Sie ist hin und her gerissen, weil sie am liebsten tatsächlich der Stimme in ihrem Kopf, die sie hat, gehört hat, nachgehen möchte. Und sie möchte eigentlich fliehen, sie möchte sich verstecken, aber gleichzeitig weiß sie auch nicht, wohin. Und ist gerade so ein bisschen, sie schmeißt da zwar alles in die Tasche, aber sie ist sich selber noch nicht so sicher, was sie damit jetzt machen soll und was ihr das bringt. Aber es gibt ihr in dem Moment vor allem so ein kleines bisschen Sicherheit, dass sie gerade ihren Kram packt. Auch wenn der Gedanke, das Dorf zu verlassen, selbst wenn es nur temporär ist, für sie eigentlich gar keine Option ist. Und der Vogel ist dir wahrscheinlich weiterhin auch gefolgt, richtig, Asriel? Genau, du musst einmal sagen, wann das zu viel Powergaming hier ist. Aber wenn es, so wie ich mir das vorgestellt habe, sitzt der relativ unauffällig, scharf beobachtend auf dem Fensterbrett draußen. So habe ich es mir auch vorgestellt. Genau, hat halt einfach ein Auge drauf. Und so wie es mit den Animal Companion funktioniert, kann bis zu einer gewissen Entfernung kann Asriel quasi rein und raus tappen und das wie so eine Kamera benutzen, um mal reinzugucken. Und ab, wenn er zu weit weg ist, ist es durch 120 Fuß, agiert er quasi noch auf meinen Befehl, den ich ihm vorher gegeben habe. Mhm. Und da würde ich dann wahrscheinlich sowas festlegen wie, wenn Dalia den Ort verlässt, kommt sie uns zurück und für uns, und damit wir eine grobe Richtung haben, um ihr zu folgen, im Zweifelsfall. Mhm. Aber solange sie im Ort bleibt und in ihrem Haus bleibt, guckt der Vogel einfach nur zu. Möglichst uncreepy. Das ist für Dalia wahrscheinlich, also unter normalen Umständen eher sehr willkommene Deko. Aber in dem Falle, während Dalia da gerade so wild alles Mögliche durch die Gegend schmeißt und auch eigentlich mehr Unordnung macht, als dass sie irgendwas Sinnvolles macht, sieht sie aus dem Augenwinkel Abraxas am Fenster sitzen, reißt einmal kurz das Fenster auf und greift viel zu feste den armen Vogel mit beiden Händen und sagt nur: Abraxas, tu mir einen Gefallen. Bitte, bitte, bitte, bitte, sag Asriel, er soll die anderen nicht hierhin schicken. Kannst du mir gefallen tun? Bitte, bitte, bitte. Und schüttelt so total hektisch den armen Vogel durch. Bitte? Ja? Dankeschön. Und sie setzt ihn wieder auf dem Fenster, sitzt ein bisschen sehr, sehr, sehr viel zu fest und macht das Fenster einfach wieder zu. Der hat halt ungefähr einen Lebenspunkt. Nein, alles gut. So feste war es nicht. Ja, er ist gut. Nur ein bisschen durchgeschüttelt. Alles gut. Ein bisschen fester geschüttelt. Er guckt sehr verdattert durchs Fenster. Sitzt da so, ich glaube, mit so einem plusterten Kragen. Das Problem ist, wenn ich gerade nicht durchgeguckt habe, kann mir Abraxas das nicht mitteilen, leider. Mist. Aber hat Asriel durchgeguckt? Also weiß Asriel, dass sie gerade hektisch packt? Ich würde sagen, er hat auf jeden Fall zwischendurch immer mal reingetappt. Das heißt, wenn die Hütte, sollte die Hütte nicht zu weit weg sein, und das, wie gesagt, muss Henrik dann noch sagen. Das ist noch mal arm. Alles klar. Dann sieht er auf jeden Fall, dass sie packt, genau. Also wenn es auch nicht vielleicht komplett ist, aber so aus dem Sinn heraus oder was da passiert, dass plötzlich der Vogel geschüttelt wird, glaube ich, ist sie dann irgendwie, kannst du das dann irgendwie abstrahieren? Das würde ich soweit. Ja. Deine Szene, Dalia, ich warte jetzt. Alles gut. Dalia packt einfach hektisch weiter und setzt sich dann auf den Boden und hält sich einfach nur den Kopf fest und versucht irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen, was sie jetzt machen soll, und murmelt die ganze Zeit nur so ein bisschen vor sich her. Man versteht eigentlich nichts wirklich, nur außer ein ständiges: Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Viel, viel hektisches Atmen. Und auf der anderen Seite hat gerade eben der Herr Therion gerade eben einen seiner Leibeigenen, seiner Wächter, seiner Garde herangewunken, irgendwie, der einen Rucksack öffnet mit diversen, wohl so ein bisschen als Meinungsverstärker, als zusätzlichen Anreiz, dass die Leute sich vielleicht irgendwie etwas bewegen, und unterstreicht seine Worte nochmal mit allerlei, vielleicht wahrscheinlich wertvollen Klimbim, mit irgendwelchen Büchern, mit irgendwelchen dicken Wälzern irgendwie dergleichen. Und Ringen, so Dinge, die man halt so, naja, die vielleicht durchaus interessant wären, führt das nochmal ein bisschen weiter aus und wartet so darauf ab, dass irgendjemand vielleicht aus dieser Zeltstadt, aus diesem runtergekommenen, durchaus seltsamen Dorf in seiner Meinung nach, sich irgendwie nochmal auftut, ob irgendjemand seine Tochter gesehen haben könnte. So, er hat da vorher noch nach was Adam gefragt, ne? Es war, seine Tochter war ja quasi der Nachsatz. Was war das Erste, was er meinte? Irgendwie magische, er könnte sich hier niederlassen. Ja, und das mal untersuchen, genau. Er sagte, das wäre interessant, das hier mal sich nochmal irgendwie anzusehen, dieses Naturspektakel, nochmal, was da passiert ist und so. Okay. Also er würde dann nämlich von Nyx Schulter verlassen und auf den Platz marschieren mit erhobenem Schweif, und so, als wäre er König des Ortes, und sich vor Herrn Therion aufbauen, sagen: Seid gegrüßt, werte Lords. Genauso. Also, außer dem da, und er zeigt auf Eras, gibt es hier keine neuen Elfen und generell gar keine Elfen. Also seid ihr hier wahrscheinlich ein bisschen ohne euresgleichen. Aber ich bin auch sowas wie ein Zauberer und vielleicht der Expertenmagier des Ortes. Vielleicht habt ihr ein interessantes Buch, was mir meine Erfahrung aus erster Hand mit diesem magischen Ereignis entlocken könnte. Ich sehe da eine halbe Täuschung und ein halbes Ablenken. Ich hätte gerne, das fand ich sehr schön, aber ich hätte gerne eine Täuschenprobe von dir. Sehr, sehr gerne. Und es ist, da steht jetzt einfach eine sprechende Katze auf dem Platz, die behauptet, sie wäre oberste Zauberer, und also täuschen, okay. Also ich weiß nicht, ob ich der ist. Ich bin ja immer ein Magier. Also ja, so, du lenkst ja ab. Nee, also das ist ja das Problem. Was, er weiß ja nicht, was daraus jetzt täuschen ist und was das nicht. Das ist richtig. Aber ich hätte erstmal auf Täuschen in dem Moment. Alles klar. Und dann, ja, machen wir mal einen Schwierigkeitsgrad. Mach mal auf 13. Probier mal. Okay. Probier mal. Ich habe ein +1 auf meinen Würfelwurf. Schön. Der Würfel rollt vom Tisch. Ich nehme einen richtigen Würfel. Es war auch wirklich so impressive, dieser Würfel. Ja. Dankeschön. Also. Es ist eine 9 geworden. Ich fürchte, er nimmt mich als Katze nicht ernst. Achso, nein, Moment, falsches Geräusch. Und er ist erstmal sichtlich verdutzt, dass da mitten auf dem Platz anscheinend eine Katze mit ihm einfach mal so lapidar spricht und sowas behauptet und dann so in die Menge schaut und meint, wer erlaubt sich hier gerade eben mit jemandem vom Adel Ethereon gerade einen Spaß? Er denkt also einfach, du bist halt einfach wie so eine Illusion hingezaubert, um ihm abzulenken. Dass er jetzt hier irgendwie von so Dorftrotteln irgendwie verkohlt werden soll. In dem Moment schreitet Eras voraus und stellt sich neben Azrael und sagt, Lord Ethereon. So. Ich hoffe, es war auch genau das Geräusch, wie er es gesagt hat. Vielleicht hat er wieder etwas getrunken. Es ist genau so. Es ist genau so gewesen. Diese Aufregung. An effort was made. Und er stellt sich gerade hin, räuspert sich, Lord Ethereon. Verzeiht die kurze Unterbrechung, aber das ist Herr Azrael. Er ist sozusagen mein, nun ja, Lehrmeister auf Zeit. Ich habe mich ihm angeschlossen. Ich weiß, ich bin auf der Durchreise gewesen, aber nachdem ich diese Weisheit dieser Kreatur aus erster Hand wahrnehmen konnte, und er schaut so zu Azrael und zwinkert ihm so zu und sagt, bitte, bitte, glaubt mir, ihr habt noch nie so viel Weisheit in einem so kleinen Körper gesehen. Bis zu dem Zwinkern fand Azrael das alles sehr gut, was er das gesagt hat. Oh nein. Und er lässt einfach ein paar Dancing Lights um sich entstehen, einfach um ein bisschen zu zeigen, dass er tatsächlich immer wie beherrscht ist als harmlos, und lässt so ein kleines Feuerchen zwischen seinen Tatzen hin und her hüpfen. So. Voll der Angeber. Erstmal zeigen, was er kann. Apropos Feuerchen. Nix beobachtet das Ganze und hat schon in der Hinterhand Plan B. Plan B ist etwas anzünden, um quasi für Ablenkung zu. Das heißt, sie beobachtet gerade noch ein bisschen, ob diese Ablenkung quasi funktioniert, bevor Plan B in Kraft tritt. Sie beobachtet auch Azrael, einfach um seine, also sie orientiert sich quasi an seinen Reaktionen, weil sie ihm in dem Ganzen noch am meisten zutraut, sagen wir es einfach mal so. Nichts gegen Eras, aber er hat sich gerade schon wieder nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also Azrael fand das super, was er das gesagt hat. Und er sitzt da ruhig mit. Nach dem Stottern. Fair. Er sitzt da wirklich so mit der. Also wirklich versucht, so eine imposante Pose zu striken, wie man das so macht als kleine schwarze Katze, und wirft halt so ein bisschen Cantrips hin und her, was ihn wahrscheinlich nicht wirklich, Ethereum nicht wirklich beeindruckt, aber zumindest zeigt, dass er tatsächlich zaubern kann. Das ist so ein bisschen der Punkt, den er versucht zu machen. Und dieser Herr Ethereon schränkt dann die Arme und dreht sich dann um zum Bürgermeister und fragt ihn so, was geht hier eigentlich vor sich in diesem Dorf? Was ist das hier? Und wir haben es 23.14 Uhr. Ich weiß, ihr müsst noch irgendwie morgen früh raus und so weiter, aber an dieser Szene würde ich gerne diese Aufnahme unterbrechen und dass wir dann beim nächsten Mal gucken, ob ihr entweder das Dorf anzünden müsst oder, naja. Nur die Zeltstadt, nicht das Dorf. Ach, das hier so. Ist ein Containfeuer. Also in der Vorstellung nichts. Nur eine eskalierende Abwehr. Mehrere Probleme. Nix versucht, mehrere Probleme auf einmal zu lösen. Ja, wir versuchen hier effizient zu sein. Ja, ich bin gespannt, was wir das nächste Mal draus machen.